Welches könnte die Informationsquelle von Radcliffe oder Goetsche gewesen sein über die jüdische Weltverschwörung zu Zeiten, als die Protokolle der Weisen von Zion noch unbekannt waren? 8 Jahre vor der Veröffentlichung seines Buches 1860 ist die Alliance Israélite Universelle gegründet worden und hat auch der Jude Isaac Adolphe Cremieux die Ziele der Organisation bekannt gegeben. 1869 lud man zu einem ökumenischen Konzil ein, das erste seiner Art, die israelitische Synode, die in Leipzig stattfand. Man erklärte, dass es darum gehe, die sich ausbreitende Existenz des Judentums zu fördern. 1864 hatte sich ein französischer Jude und Freimaurer, Joly, Urheber des Buches »Der Dialog in der Hölle zwischen Machiavelli und Montesquieu«, anscheinend aus derselben Quelle wie Goetsche inspiriert. Allem Anschein nach hatte der deutsche Schriftsteller Kenntnis von einem Dokument, genannt »Programm der Weltherrschaft«, das unter den russischen Rabbinern die Runde machte, erhalten. Auch Joly erhielt Kenntnis davon, bevor er seinen Dialog, eine Schrift gegen Napoleon III., geschrieben und veröffentlicht hat. Joly wurde zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt und endete durch Selbstmord. Bei seiner Beerdigung hielt der Jude und Freimaurer Leon Gambetta die Abschiedsrede. Cremieux war auch zugegen. Nun gut, der Dialog von Joly hat dem Urheber der Protokolle wohl genauso als Inspiration gedient. Jedoch hat Joly in seinem Dialog nicht den Kern des Dokuments verwendet, der auch nicht in den Protokollen erscheint. Doch Goetsche Radcliffe verwendet ihn und er entspricht dem Gesagten während der Szene auf dem Friedhof in Prag. Die Quelle, der sich dieser Schriftsteller und auch Joly bedienten, wovon letzterer aber nicht vollen Gebrauch machte, ist dann in einem Schriftstück »Vortrag eines Rabbiners über die Goyim« bewahrt worden, das 1900 durch den österreichischen Abgeordneten Wenzel Brenowski unter dem Titel »Die jüdischen Krallen« veröffentlicht wurde. Das Programm, das dieser Enthüllung gedient haben mag, ist aus einer viel früheren Zeit vor 1864 und soll ein Schriftstück in hebräischer Sprache sein über einen Vortrag eines Rabbiners, der ihn in der Synagoge von Simferopol in Russland über die jüdischen Bestrebungen zur Weltherrschaft gehalten hat und das unter den russischen Rabbinern zirkulierte. Dieses Dokument bewahrte man in den Gerichtsarchiven von Odessa. Es ist gut möglich, dass der deutsche Schriftsteller, an ein literarisches Dokument denkend und ohne sich bewusst zu sein, was er tat, ein großes Geheimnis preisgegeben hat und damit die Strafe und den Zorn der Feinde seiner Rasse heraufbeschwor. Wer kennt heute noch Radcliffe? Wo sind seine Bücher? Wer liest sie? Vor allem, wer erinnert die Geschichte des Friedhofs in Prag, den 5. kabbalistischen Sanhedrin? Der Kreuzzug gegen den Gral. Im gleichen Monat, in dem seine Majestäten das Edikt der Ausweisung aller Juden aus dem Königreich und seiner Territorien bekannt gaben, in dem gleichen Monat gab man mir den Befehl, mit genügend Männern meine Expedition zur Entdeckung Indiens anzutreten. So beginnt Christoph Kolumbus, auch ein Jude, seinen Bericht über die Expedition, die ihn zur neuen Welt bringen sollte. Er brach einen Tag nach der Abreise des letzten Ausgewiesenen auf. Die Karawellen, die ihn hinausführten, lösten Leinen in einem Hafen Andalusiens. Das war mit Sicherheit kein Zufall. Die Expedition von 1492 war ein jüdisches Unternehmen, geplant und finanziert von Juden. Dass Kolumbus Jude war, behaupten heute selbst die Spanier, um ihn sich anzueignen. Ein nach Genua gegangener Marane und von da wieder zurückgekehrt nach Spanien? Das Unternehmen wurde von dem Maranen Santangel, Kanzler und Inspektor des Königshauses und Urenkel von Noah Cenillo, finanziert. Er hatte der katholischen Königin das Geld geliehen, jedoch nicht aus eigener Tasche. Er war es, der die Königin überzeugt hatte. Und es war Santangel, dem Kolumbus zuerst von seiner Entdeckung Information zukommen ließ. Gabriel Sanchez, hoher Finanzbeamter aus Aragon, ein weiterer glühender Förderer Kolumbus, war auch von allen Seiten jüdischen Blutes, ein Sohn von Bekehrten und Neffe von Al-Azhar Usuf aus Saragossa. Ein weiterer Gönner war Alfonso de la Caballeria, Vizekanzler von Aragon und, wie wir bereits sahen, aus einer bekannten Marannenfamilie. Juan Coloma, Förderer des Abenteuers, war der einzige Nichtjude, aber seine Frau stammte aus dem Clan der Familie de la Caballeria. Ähnlich setzte sich die Besatzung des Schiffes Columbus zusammen. Alonso de la Calle, dessen Namen uns darauf hinweist, dass er ein Traitor der bekannten jüdischen Calle aus Palma de Mallorca war. Rodrigo Sanchez, ein Verwandter des Hohen Schatzmeisters, nahm an der Expedition auf persönlichen Wunsch der Königin Isabel als Superintendent teil. Der Chirurg hieß Marco. Der Arzt Mester Bernal war ein vor kurzem Bekehrter, ein 1490 Versöhnter. Der Dolmetscher Luis de Torres hatte sich kurz vor dem Antritt der Reise taufen lassen. Und er war der Erste, der den Boden der neuen Welt betrat. Rodrigo de Triana, derjenige, der zuerst Land sah, war auch Marane.